Siegfried hatte Wotans Speer zerschmettert. Damit war für Siegfried der Weg frei, Brünnhilde zu erobern. Mühelos durcheilte er den Feuerkreis und fand in seiner Mitte die schlafende Brünnhilde. Mit einem Kuss erweckte er sie zu einem neuen Leben, als Mensch und nicht mehr als Göttin. Der Ring des Nibelungen, 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem, nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 13: Auf zu neuen Taten. Die drei Rheintöchter liegen auf einem Riff im Rhein. Auf einem Felsen in der Höhe leuchtet der Schein eines Feuers. Was ist das dort oben für ein Licht auf dem Walküre-Felsen? Dämmert der Tag schon herauf? Nein, noch ist es Nacht. Es ist ein Feuer, das da brennt und die Liebenden Brünnhilde und Siegfried beschützt. Erzähl uns, Schwester, noch einmal, wie alles anfing. Angefangen hat es mit der Weltesche, aus deren Stamm die immergrünen Äste in den Himmel wuchsen. Aus ihrem Wurzelwerk sprudelte eine Quelle, die Quelle der Weisheit. Nachdem Wotan daraus getrunken hatte, brach er einen Ast aus der Weltesche und schnitzte sich daraus einen Speer. Eine Wunde, von der sich der Baum und damit die ganze Natur nie mehr erholen sollte. Die Blätter fielen herab, die Äste verdorrten und der Wissensquell versiegte. Wie ging es weiter, Schwester? In den Speer schnitt Wotan die neue Ordnung, die Gesetze und Verträge, die seine Macht auf Erden besiegelten. Doch Siegfried hat den Speer im Kampf zerschlagen. Damit ist das Ende von Wotans Herrschaft eingeläutet. Mir ist so schwer ums Herz. Weißt du, Schwester, wie es weitergehen wird? Noch steht Walhall, die stolze, von den Riesen erbaute Burg. Noch herrscht Wotan über die Seinigen. Doch den Stamm der Weltesche ließ er fällen und das Holz um seine Burg zu einer hohen Mauer schichten. Sollte ein Brand sie entzünden, wäre der ganze prächtige Bau und mit ihm die ganze Götterschar dem Untergang geweiht. Der rächende Fluch des Ringes liegt über allem und Alberich bereitet sich vor auf seine letzte Schlacht. Gibt es denn keine Hoffnung? Käme der Ring zurück in unsere Hände, könnte das Ungleichgewicht der Welt wieder ins Lot gebracht werden. Und anstelle der Macht kehrte die Liebe zurück. Kommt, Schwestern, einstweilen ist für uns hier nichts zu tun. Hinab! Zur Mutter! Zur Mutter! Hinab! Hinab! Der Tag bricht an. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich liebe dich zu sehr, als dass ich dich daran hindern könnte. Geh nur deinen neuen Abenteuern entgegen, Geliebter. Aber vergiss niemals, dass ich dir meine Göttlichkeit gab und dafür zum Mensch geworden bin. Begreifst du auch wirklich das Geschenk, das ich dir damit gab? Du Wunderfrau, sei mir nicht böse, wenn mein Verstand nicht ausreicht, das alles zu begreifen. Doch eines weiß ich ganz genau. Zu neuen Taten zieht es mich nur, um mit neuer Ehre zu dir zurückzukommen. Du bist mein. Denk an die Eide, die wir uns gaben. Und ich bin dein. Denk an die Treue, die wir uns versprachen. Das ist. Denk an das Leben, das uns zuteil wurde. Was ich nie vergessen werde. Siegfried. Brünnhilde. Wenn ich dich schon hier zurücklassen muss, dann nimm das zum Abschied von mir. Ein Ring? Ein Ring. Ich habe ihn von dem Drachen, den ich getötet habe. Nun halte du ihn gut verwahrt. Ein mächtiger Zauber wohnt ihm inne, so viel weiß ich. Er wird dich vor jedem Feind beschützen. Er soll das Kostbarste sein, das ich besitze. Und ich will dir im Gegenzug dafür mein Pferd geben. Grane. Auch wenn es nicht mehr durch die Lüfte galoppieren kann, wird es dir mutig beistehen, wo auch immer du es hinführst. Durch dich allein bin ich, der ich bin. Meine Kämpfe wirst du kämpfen, meine Siege wirst du erringen. Siegfried bedeutet mir nichts mehr. Dein Wille ist mein Weg. Dann bist du Siegfried und Brünnhilde. Wo ich bin, bist auch du. Oh, ihr Götter, schaut auf uns. Brünnhilde und Siegfried, das heilige Paar. Getrennt zwar, aber dennoch auf immer untrennbar verbunden. Siegfried. Brünnhilde. Ich verlasse dich nur, um als Held zu dir zurückzukehren. Stern meines Lebens. Licht meiner Liebe. Siegfried. Was hat das zu bedeuten? Das Geräusch kommt mir nur allzu bekannt vor. Oh! Ein Pferd jagt durch die Lüfte. Wer ist's, der mich hier in meiner Einsamkeit aufsucht? Brünnhilde! Schwester! Waltraute! Du willst zu mir? Zu dir allein. Wagst du es tatsächlich, Wotans Verbot zu missachten und die verstoßene Schwester zu besuchen? Oder hat er seine Meinung geändert? Ist sein Zorn gegen mich verflogen? Denn als ich schützend meine Hand über Siegmund hielt, tat ich ja doch nur das, was Wotans innerster Wunsch war. Ach, Brünnhilde, es geht nicht um dich. Ich bin aus anderen Gründen hier. Welche anderen Gründe, Waltraute? Dir steht die Angst ja im Gesicht. Hör mir gut zu, Brünnhilde. Seit der Trennung von dir durchschweift Wotan rastlos als einsamer Wanderer die Welt. Vor kurzem kam er nach Haus, mit den Splittern seines Speeres in der Hand. Ein Held hatte ihn im Kampf besiegt. Daraufhin ließ er die Weltesche fällen und die Holzscheite um die Burg legen. Unter seinem Vorsitz hat er eine Versammlung einberufen. Von Göttern und Helden umgeben sitzt er auf seinem Thron und sagt kein einziges Wort. In seiner Hand immer noch den zersplitterten Speer. Was für eine traurige Geschichte erzählst du mir da, Waltraute? In meiner Angst warf ich mich an Wotans Brust und beschwor ihn weinend zu sagen, was in ihm vorginge. Da lächelte er zum ersten Mal wieder und sagte nur ein einziges Wort. Brünnhilde. Dann schloss er die Augen, seufzte tief und sagte wie im Traum, den Rheintöchtern muss sie den Ring zurückgeben. Erst dann sind wir Götter und die Welt erlöst von dem Fluch. Da überlegte ich nicht lange. Durch die Reihen der stummen Anwesenden stahl ich mich fort, bestieg mein Pferd, um im Fluge zu dir zu reiten. Ich beschwöre dich, Schwester. Tue, was du tun kannst und befreie die Welt von ihrer Qual. Schon lange lebe ich fern von euren heiligen Hallen und verstehe nicht mehr, was da bei euch vor sich geht. So wirr scheint mir deine Rede, Schwester. Was willst du nur von mir? Der Ring an deiner Hand. Darum geht es. Hör meine inständige Bitte. Gib ihn Wotan zuliebe zurück. Meinen Ring? Gib ihn den Rheintöchtern zurück. Ich soll den Rheintöchtern den Ring zurückgeben? Siegfrieds Unterpfand unserer Liebe? Bist du von Sinnen? Hör mir doch zu. Der Ring ist verflucht. Das Unglück der Welt haftet an ihm. Wirf ihn zurück in die Flut, aus der er stammt. Was redest du denn da? Wie kannst du mir nur so einen Vorschlag machen? Ein Blick auf sein helles Gold ist mir mehr wert als das Schicksal aller Götter zusammen. Denn in seinem Glanz erstrahlt mir Siegfrieds Liebe, für die es keine Worte gibt. Geh zurück zu der Götterrunde und sage ihnen, niemals wird Brünnhilde ihre Liebe opfern, auch wenn Valhalls Herrlichkeit dafür zugrunde gehen sollte. Das ist dein letztes Wort. Mit dieser Botschaft schickst du mich fort. Schwing dich auf dein Pferd und verschwinde von hier. Niemand wird mir den Ring nehmen können, den Siegfried mir gab. Wehe. Weh dir, Schwester. Und weh allen Göttern in Valhalla. Der Ring des Nibelungen, 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren, nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Dimitri Schad, Bibiana Beglau, Patricia Calucci, Effi Rabsilber, Chris Pichler, Annette Strasser und Regina Lemnitz. Komposition: Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz Andrea Andriesewitsch. Ton und Technik Peter Awa und Wenke Decker. Regie Regine Ahren und Peter Awa. Redaktion Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopf-Stereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.